Erster, dies ist ein Lied von David. Zweiter, ich wartete lange auf Gott. Er kam zu mir. Er hörte mein Rufen. Dritter, Gott zog mich aus einer tiefen Grube. Er zog mich aus dem Schlamm. Er stellte meine Füße auf einen Felsen. Meine Schritte waren sicher. Vierter, Gott gab mir ein neues Lied. Es ist ein Lied für unseren Gott. Viele Menschen sehen das. Sie haben Respekt vor Gott. Sie vertrauen auf Gott. Fünfter, glücklich ist der Mann. Er vertraut auf Gott. Er geht nicht zu stolzen Menschen. Er geht nicht zu Menschen, die lügen. Sechster, Gott, du hast viele Wunder getan. Du hast gute Pläne für uns. Niemand ist wie du. Ich kann nicht alles erzählen. Es ist zu viel. Siebter, Gott, du magst keine Opfertiere. Du magst kein Essensopfer. Du willst, dass ich dir zuhöre. Du willst keine Brandopfer. Du willst keine Opfer für Sünden. Achter, ich sagte, ich komme. Dein Gesetz steht in einem Buch. Es ist für mich geschrieben. Neunter, Gott, ich tue gerne, was du willst. Dein Gesetz ist in meinem Herzen. Zehnter, ich erzähle von deiner Güte vor vielen Menschen. Ich habe es laut gesagt. Gott, du weißt das. Elfte. Ich habe deine Güte nicht versteckt. Ich sprach von deiner Treue und Hilfe. Ich zeigte deine Güte und Treue vielen Menschen. Zwölfter, Gott, du wirst immer Mitleid mit mir haben. Deine Güte und Treue werden mich immer beschützen. Dreizehnter, viele Sorgen sind um mich. Meine Fehler sind zu viel. Ich bin sehr traurig. Sie sind mehr als meine Haare. Ich habe keine Kraft mehr. Vierzehnter, bitte, Gott, rette mich. Gott, hilf mir schnell. Fünfzehnter, die Menschen, die mich töten wollen, sollen sich schämen. Sie sollen weglaufen. Die Menschen, die mir Böses wollen, sollen sich schämen. Sechzehnter, die Menschen, die über mich lachen, sollen sich sehr schämen. Siebzehnter, alle, die dich suchen, sollen sich freuen. Sie sollen immer sagen, Gott ist groß. Sie wollen deine Hilfe. Achtzehnter, ich bin arm und schwach. Aber Gott wird mir helfen. Du bist meine Hilfe und mein Retter. Mein Gott, sei schnell.